Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Ja, Freunde, da sind wir wieder und schön, dass ihr auch da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Was gibt es diese Woche hier bei uns alles? Wir beschäftigen uns morgen Nacht, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit dem ernsten Thema Sekten und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit dem schönen Thema Quickies. Und heute Nacht, da können wir uns mit allem beschäftigen, was euch interessiert, was euch auf den Nägeln brennt. Die übliche Telefonnummer, kostenfrei für euch, 0130 2911. Und die Faxnummer 0130 11 51 22 und die E-Mail-Adresse, die sage ich euch auch noch, 1live@wdr.de. Jetzt geht's rund und zur Sache, nämlich mit Bianca, und die ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Bianca, dein Thema. Mein Thema, Lügen und ihre Konsequenzen. Mhm. Erzähl's mal genau. Ja, ich habe durch meine Lügen meinen Freund verloren. Wie hast du ihn denn belogen? Ich habe ihm erzählt, dass ich schwanger bin. Warum hast du ihm das erzählt? Damit ich ihn nicht verliere. Damit du ihn nicht verlierst? Ja. Und nun hast du ihn verloren deshalb? Ich habe ihn verloren deshalb, ja. Gab es denn Anzeichen, dass du ihn eventuell verlieren könntest? Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Es ist einfach nur so, dass ich in der Vergangenheit immer Menschen, die ich geliebt habe, grundsätzlich verloren habe. Mhm. Du wolltest ihn also durch diese Lüge noch mehr an dich binden. In der Hoffnung, wenn da ein Kind kommt, dann hast du ihn, ist das die Sicherheitsgarantie. Richtig. Was natürlich Wahnsinn ist, ne? Ja. Wie lange wart ihr zusammen? Insgesamt nur 5 Wochen. Ach so, frisch war das noch? Ja. Und dann hattest du schon diese Ängste? Ja. Wie kam das denn dann? Dann hast du ihm gesagt, ich bin schwanger, und wie hat er darauf reagiert? Ja, fand das halt total toll, hat sich auch gefreut und hat auch gleich von Heiraten gesprochen. Ich war sogar schon beim Standesamt, nur ich konnte dann die Lüge nicht mehr aufrechterhalten. Ich konnte das einfach nicht mehr, ich konnte ihm nicht ins Gesicht gucken dabei, wenn ich eine halb belogen habe. Aha, also er war sogar anfänglich freudig überrascht, ja, darüber. Ja. Und hat nach 5 Wochen schon ans Heiraten gedacht. Ja. Ja, weil wir haben uns gesehen und wussten, das ist es. Mhm. Dann hast du ihm offenbart, als dir das Ganze zu heiß wurde, dass es nicht stimmt. Ja. Und ja, wie hat er da reagiert? Wie war das Gespräch? Erzähl mal. Ja, er war halt total geschockt. Er hat geweint und hat gesagt, ich hätte ihm halt, ja, ich habe sein Vertrauen missbraucht. Mhm. Ich verstehe das auch. Ich will halt, ich möchte noch eine Chance. Ich möchte ihm beweisen, dass ich halt anders bin. Wie lange hast du ihn denn in dem Glauben gelassen? 3 Wochen insgesamt. Von den 5 Wochen? Du bist aber drauf. Mann, Mann. Eigentlich bin ich nicht so drauf. Also nach 5 Wochen und nach 2 Wochen schon so etwas zu veranstalten? Ich hatte einfach nur Angst, dass ich ihn wieder verliere. Ich war seit langer Zeit mal wieder glücklich. Mhm. Und ich wollte das auch bleiben. Wie lange liegt denn deine letzte Beziehung zurück? Meine richtige, feste Beziehung? Mhm. Schon 2 Jahre. Ich war 6,5 Jahre lang. Ja. Und ich wurde also nur geschlagen und, naja, halt total schlecht behandelt. Also das war gar nicht mal eine gute Beziehung? Das war eine tierisch schlechte Beziehung. Und ich habe da also gedacht, ich könnte nie wieder lieben. Mhm. Und wie ich dann Mark getroffen habe, da wusste ich, ich kann es doch. Gab es denn in der Zwischenzeit die ein oder andere kleine Affäre? Ja, sicher. Mhm. Aber die hatte ich nicht vom Stuhl gerissen? Nee, alles nicht. Und dann kam Mark, so heißt er. Ja. Und das hat eingeschlagen wie 1000 Blitze. Ja. Und du hast gedacht, mein Gott, das ist er. Mhm. Mhm. Und in der Panik hast du dann so reagiert? Ja. Das habe ich nicht gemacht aus Boshaftigkeit oder weil ich ihn irgendwie damit ärgern wollte oder fertig machen wollte, was er natürlich jetzt denkt, dass ich ihm damit irgendwie jetzt wehtun wollte oder, ja. Jetzt wirklich Hand aufs Herz zwischen uns beiden? Ja. Es ist wirklich so, wie du es gerade gesagt hast, dass du ihn damit an dich binden wolltest. Ja. Klingt ja eigentlich auch plausibel. Ich wollte ihn einfach nur nicht verlieren, ich wollte einfach mit ihm für immer zusammenbleiben. Du hast auch den Eindruck gehabt, dass er dich bis zu der Offenbarung deiner Lüge auch sehr geliebt hat. Ja. Und das war eine richtig euphorische Sache mit euch beiden. Ja. Ja, und du liebst ihn nach wie vor. Ohne Ende. Wie lange habt ihr euch jetzt nicht gesehen? Ja, seit gestern ist das erst. Gestern Morgen weggefahren und ich habe also seit gestern, ich laufe hier rum wie so ein... Ach, Bianca, ich vermute, dass man da noch was hinbiegen kann. Als er weggefahren ist, mit welchen Worten ist er weggefahren? Ja, da war die Rede davon, dass er mir halt noch eine Chance geben möchte. Mhm. Dass er mich halt zwar nicht mehr so lieb wie am Anfang, mhm, dass das halt dadurch durch die Lüge kaputt gegangen ist, aber dass er halt mir die Chance geben will, das wieder aufzubauen, das Vertrauen und die Liebe. Aber das ist doch schon mal was. Ja, und dann ist er auch weggefahren, war auch alles in Ordnung und heute haben wir zusammen telefoniert und da hat er zu mir gesagt, er hat sich also entschieden und es geht nicht mehr. Er schafft es nicht. Kann nicht mehr. Weil er sagt, nach so kurzer Zeit ist schon so viel passiert, also so eine große Sache passiert, was soll dann erst passieren, wenn wir es länger zusammen sind? Wie schätzt du denn seine Emotionen zu dir ein? Abgesehen von dem ganzen, der ist ja jetzt irritiert von dem ganzen Theater, aber so im Grunde seines Herzens, was geht da ab? Was meinst du nach wie vor zu dir? Oder nach wie vor eben auch, was meinst du? Ich weiß es nicht, ich kann mir einfach nicht vorstellen, wenn er mich wirklich geliebt haben sollte, dass das einfach so von heute auf morgen vorbei ist. Mhm. Ich glaube, dass das vielleicht jetzt auch erstmal viel Wut ist. Ich würde auch sagen, in so einer Situation denkt man mal an einem Tag so und am anderen Tag wieder so. Oder manchmal in einer Stunde schon wieder anders als in der nächsten Stunde. Weil der ist ja nun wahrscheinlich auch sehr aufgebracht. Dass du da auf keinen Fall jetzt schon aufgeben solltest. Lass ihm ein bisschen Zeit, bedräng ihn nicht so sehr, schreib ihm vielleicht nochmal. Ja, das habe ich schon getan, heute Abend. Ja, ich würde ihn auch vielleicht auch gar nicht erstmal anrufen, sondern ihm das auch nochmal alles so wirklich so erklären. Vielleicht noch eingehender, als du es jetzt auch hier im Gespräch mit mir gemacht hast, wie es denn dazu kam. Vielleicht, dass du auch nochmal Bezug nimmst auf die vielen Enttäuschungen und also auf die schlechte Beziehung. Das habe ich ihm gesagt und da hat er gesagt, ich soll ihn nicht mit anderen vergleichen. Da hat er ja auch recht. Klar, sollst du auch gar nicht, aber du willst dich ja ein bisschen erklären, wie es zu dieser Fehlentscheidung kam, ihn so zu belügen. Weißt du, ob er diese Sendung manchmal guckt oder hört? Ich hoffe es nicht. Du hast es nicht. Ich weiß nicht. Das wäre dir doch ein bisschen unangenehm. Ja. Aber du hast ihn richtig lieb noch. Ich liebe ihn ohne Ende. Ich glaube, ich habe so einen Menschen noch nie geliebt. Ich meine, das wäre ja schon doch schweinegut, wenn er das jetzt auch hören würde, ne? Wäre nicht übel. Ja, wenn er das hören würde, dann darf ich ihm was sagen? Ja, klar. Ja, Marc, ich liebe dich und bitte gib mir noch eine Chance. Also, jetzt bin ich in Panik verfallen. Du hast ihm schon geschrieben. Schick ihn ab, den Brief. Ja. Ne? Und dann warte mal ein bisschen und dann lass vielleicht mal eine Woche verstreichen und dann schreibst du ihm nochmal. Mhm. Ja? Und bloß nicht aufgeben, wenn der dich wirklich lieb hat, ich glaube, dass er zu dir zurückkommt und dir das verzeiht. Ja. Es war schlimm, aber es gibt Schlimmeres. Ich würde das ja auch nie wieder tun. Genau. Bianca, toi toi toi. Danke dir. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, jetzt ist die Tanja dran und Tatjana, 28. Ja, hallo. Hallo. Ja, mein Thema ist eigentlich Mondmagie und Liebeszauber. Hey, das hört sich ja an. Haben wir nicht... Wir haben Vollmond, ja. Ja, wir haben Vollmond und wir haben jetzt auch in der nächsten Nacht Mondfinsternis, ne? Das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall haben wir heute Nacht Vollmond. Und ich kann nur meiner Vorrednerin vielleicht noch ein bisschen Hoffnung geben, weil sie kann vielleicht einen Mondzauber legen. Ein Mondzauber? Ja, ein Liebeszauber. Wie macht man das? Ja, das habe ich heute Nacht auch getan. Aha. Also ich habe... Jetzt zur Anleitung mal, ja. Für alle, die das nicht wissen. Also ich bin mit einer rosafarbenen Kerze ins Freie gegangen, ja, und habe der Mondgöttin gesagt, dass er zurückkommen soll. Halt, wie hast du dich angezogen? Ganz normal. Ganz normal, ja. Aber eine rosafarbene Kerze? Ich bin mit einer rosafarbenen Kerze ins Freie. Und die brannte, ne? Nein. Nein, die brannte nicht. Nein, ich bin also ins Freie zum Mond, mhm, und habe die Mondgöttin also unterrichtet von meiner Liebe. Ist da eine Göttin oder ein Gott? Eine Göttin. Ah, woher weißt du das? Ja, aus diversen Büchern. Also aus diversen Büchern, ich beschäftige mich so ein bisschen mit weißer Magie, wohlgemerkt weißer Magie. Bücher lügen nicht, stimmt. Ja, sagt man so. Gut, und dann hast du also die Mondgöttin angebetet, er möge zurückkommen. Ganz genau. Wie macht man das? Guckt man dann zum Mond und hält die Kerze fest in der Hand? Oder? Man hält sie in der rechten Hand und spricht die Mondgöttin an, also über das Anliegen, man erzählt ihr davon. Mhm. Warum darf man die Kerze nicht anzünden? Ist doch schöner, sieht doch toller aus. Ja, das kommt ja noch. Ach so. Man geht anschließend mit dieser Kerze dann wieder nach drin. Ja. Und nimmt sich einen Nagel, entweder einen Hufnagel, am besten ist ein Hufnagel, weil der Gift bringt. Ja. Oder ein normaler Nagel. Mhm. Und dann ritzt man in diese Kerze die Worte wahre Liebe. Aha. Zündet sie an und stellt sie vor sich auf. Und am besten hat man noch eine Duftlampe, kennst du diese Aromalampe? Ja, klar, ja. Vor sich, in die man irgendwie Öle tröpfelt, mhm, so wie Moschus oder Rosenduft, mhm, beispielsweise. Ja. Die zündet man dann ebenfalls an und dann spricht man zu der Mondgöttin noch einen Vers. Ja, aber dann im Zimmer, ne? Im Zimmer, ja. Muss man dann, während man den Vers spricht, rausgucken aus dem Fenster? Nein, nein, man nicht. Man denkt an die Mondgöttin. Ja, ganz genau. Und was für ein Vers? Man spricht diesen Vers und... Wie geht der Vers? Also der heißt, Mond der Liebe, bringe hier einen Liebsten her zu mir, den du mir zugedacht, zeige mir in dieser Nacht. Oi. Das muss ich mir gleich nochmal aufschreiben, das mache ich dann auch nachher. Ja, und und zwar, also jetzt nochmal auf Bianca zurückzukommen. Ja. Sie soll das einfach machen. Schaden kann das nichts, ne? Nein, auf jeden Fall nicht. Nee. Und sie soll diese Kerze anzünden und soll auch vor dieser Kerze sitzen bleiben. Wir haben Vollmond und jetzt ist Vollmond. Morgen ist keiner mehr. Ja. Sag noch mal diesen Vers, der war so schön. Mond der Liebe, bringe hier einen Liebsten her zu mir. Den, den du mir zugedacht, zeige mir in dieser Nacht. Wunderbar. Wer weiß, wer mich heute Nacht hier von der Sendung abholt. Dann brauchst du erst eine rosane Kerze. Stimmt, die habe ich jetzt nicht hier. Wie dumm, aber auch, wie dumm. Außerdem musst du da bestimmt 8 Stunden vor sitzen bleiben, weil so eine Kerze brennt recht lange. Ach, das muss man die ganze Zeit sagen, bis die Kerze abgebrannt ist. Nein, du sollst vor dieser Kerze sitzen bleiben und vor diesem Duft aus der Aromalampe. Ja. Und sollst auf jeden Fall, während die Kerze niederbrennt, an ihn denken. Ja. Und ihn auch dazu überreden, zu dir zurückzukehren. Hast du denn mit dieser Methode schon gute Erfahrungen gemacht? Ja. Hast du? Ja. Wann war das? Ach, das liegt schon so ungefähr 5 Jahre zurück. Da habe ich meinen Ex-Freund mit zurückgewonnen. Aha. Wir waren 2 Jahre wieder zusammen danach. Also die Zauberei hat dann hat geholfen. 2 Jahre gedauert. Und es hat geholfen. Ja. Und dass mein Zauber in dieser Nacht gewirkt hat, habe ich auch schon gemerkt, weil er hat mich schon angerufen und er kommt nachher auch noch. Ach, das ist ja wunderbar. Ja. Tatjana, das ist ja eine schöne Sache. Wie bist du an diese Mondphilosophie gekommen? An diese Esoterik ist es ja. Das heißt Mondmagie und Liebeszauber. Ja. Und ich habe mir dieses Buch durchgelesen und bin auf diesen Zauber gestoßen und habe ihn einfach ausprobiert. Und das funktioniert. Ja. Also ich meine, ich beschäftige mich so mit Magie und Zauberei und Handlegen und all sowas, ne? Ja. Sag uns doch vielleicht noch, gibt's noch einen netten kleinen Trick jetzt in Sachen Vollmond, was man noch machen könnte? Hm. Oder zum Beispiel viele Leute, ich meine, ich habe damit nichts am Mut, aber viele Leute klagen ja, wenn der Vollmond da ist, dass die wibbelig sind und dass sie nicht schlafen können. Der Vollmond ist gut. Ja, ich finde es eigentlich auch. Der Vollmond ist schön. Aber was würdest du denen raten, wenn die so Gefühle haben? Wenn sie hibbelig sind? Mhm. Sie sollen das ausleben, aber sie sollen nicht, also es gibt ja viele, die in Vollmondnächten brutal werden, ne? Ja. Also man soll auch nicht. Verstehe ich nicht ganz. Man soll auch nicht. Vollmond ist eigentlich was Gutes, der kann gar keine Brutalität bringen. Also man soll den Vollmond auch nicht beschimpfen. Auf jeden Fall nicht. Er sah wunderschön aus heute Abend. Ich habe ihn gesehen. Ja. Ich danke dir sehr für die wunderbaren Tipps. Und vielleicht ruft der eine oder andere auch bei uns noch an, ob das geklappt hat, wer das gemacht hat. Ja. Ne? Tatjana, danke für deinen Anruf. Ja, ich hoffe, die Bianca schafft es auch, ihren Liebsten zurückzugewinnen. Ja, wenn nicht auf diese Weise, dann auf eine andere Weise. Eben. Wir drücken die Daumen, ne? Okay. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, jetzt will ich euch zwischendurch was sagen. Und zwar eine Information für Schwule. Für Schwule in der Provinz, die in der Provinz leben, oder man kann ja vielleicht auch sagen, leben müssen. Dieses ist ja, das haben wir hier in der Sendung auch schon sehr, sehr oft gehört, unter Umständen sehr schwierig, sehr mühsam und sehr einsam, da es ja immer noch eine große Kluft, ein großes Gefälle gibt zwischen Schwulen in Großstädten und Schwulen auf dem Land. Und deshalb gibt es jetzt ein sehr interessantes Projekt der AIDS-Hilfe Nordrhein-Westfalen für Schwule vom Lande. Dieses Projekt heißt Kongress Schwule Familie. Und dieser Kongress Schwule Familie, der findet statt am 11. Oktober. Am 11. Oktober und der beginnt morgens um 11 Uhr in Bochum im Bahnhof Langendreher. Mit vielen Arbeitsgruppen zum Thema, mit Prominenten, unter anderem mit dem Lindenstraßenstar Georg Uecker. Und natürlich dann auch mit zahlreichen Möglichkeiten der Kontaktaufnahme und des Kontaktknüpfens. Die AIDS-Hilfe Nordrhein-Westfalen in Köln bietet eine Infoline an, also wenn ihr daran interessiert seid, dahin zu fahren am 11. Oktober nach Bochum, dann könnt ihr morgen dort anrufen. Die Telefonnummer steht in jedem Telefonbuch, AIDS-Hilfe NRW in Köln, und die Infoline ist geschaltet zwischen 18 und 22 Uhr. Und es gibt da noch einen kleinen, sehr schönen Service der AIDS-Hilfe. Und zwar werden die Fahrkosten, wer da hinkommt, erstattet, wenn die Fahrkosten über ein Wochenendticket der Bahn laufen. Also 11.10., 11 Uhr, Bochum, Bahnhof Langendreher, Kongress, Schwule Familie. Jetzt geht's weiter mit Daniel, und der ist 15 Jahre alt. Hallo, ja, Jürgen. Daniel, schön, dass du da bist. Ja, danke dir auch. Was gibt's? Also Folgendes, und zwar beim ersten Mal mit meiner Freundin ist das Kondom gerissen. Ach du liebe Zeit. Gleich beim ersten Mal? Ja, gleich beim ersten Mal. Wie ist es passiert? Also wir hatten Schools Out Party im Wald und nebenan war Gaststätte. Ja. Und meine Freundin sollte halt dieses Mal bei mir schlafen die Nacht, weil die kommt aus Nürnberg. Mhm. Und also damit sie nochmal heimfahren musste, weil wird ja doch immer irgendwas getrunken. Ne? Mhm. Habe ich mir halt dann die Kondome in der Gaststätte nebenan gekauft aus dem Automaten. Mhm. Und ich weiß nicht, vielleicht waren sie nicht mal heißer oder spröde, weil es liegt also auch ziemlich kühl. Ja. Da, oder also es ist ziemlich arg den Witterungen ausgesetzt. Mhm. Ja, und dann ist es halt gerissen. Ist es halt gerissen? Ja. Ja. Oder bist du sicher, dass du es alles fachkundig auch alles bedient fachkundig hast? Und, ja. Also daran kann es nicht liegen. So, wann war das? Das war vor 6 Wochen. Vor 6 Wochen. Und wie ging es dann danach weiter? Also Schwangerschaftstest, weil man merkt es ja schon, ne? Mhm. Und da, also ist da nichts rausgekommen, glücklicherweise. Mhm. Und also von dem Zeitpunkt an, also nur noch in der Apotheke. Das ist jetzt deine Konsequenz daraus? Ja, und ich kann auch wirklich allen Leuten nur empfehlen, die sich jetzt hier auch zuhören, ja, dass man sich immer, auch wenn man jetzt noch so jung ist, nur keine Angst haben sollte, mal auch in die Apotheke zu gehen, mhm, weil eigentlich, wenn man so weit ist, dann soll man auch reif genug sein in der Apotheke. Genau. Es gibt sie in der Apotheke, es gibt sie ja in diversen Drogeriemärkten, ne, da kannst du einfach mit dem Wagen vorbeifahren und da reinwerfen. Ja, aber es ist halt so, dass eben auch die Apotheker sehr fachkundig beraten können, mhm, und so. Also du bist ziemlich sicher, dass das schlechte Qualität war? Dass entweder schlechte, ne, Qualität war, oder ich weiß nicht, vielleicht war es auch schon älter, weil die Gaststätte ist nicht so gut besucht. Da liegt das Ding vielleicht schon 10 Jahre. Das kann auch irgend sowas. Also auf jeden Fall, es ist keine Schwangerschaft ist vorgefallen. Ne? Also es ist alles in der Richtung dann gut gegangen. Ja. Nur ist das ja eine kleinere Katastrophe, ne? wenn beim ersten Mal so etwas passiert. Wie ging es denn dann so während des Sexes bei euch weiter? Ja, also danach haben wir halt aufgehört, mhm, sicher. Und erst einmal natürlich also schon Panikanflug gekriegt. Mhm. Weil ich meine, wenn man jetzt sagt 15 und dann steht, muss man ja auch irgendwie, kommt es natürlich dann auch raus, ne? Mhm. Und die ganze Verantwortung, man geht noch zur Schule und so, mhm, das ist natürlich dann schon kritisch. Ja. Und dann, also panische Angst gehabt auch, bis dann endlich das Ergebnis da war. Mhm. Das hat jetzt dein, eigentlich das erste Mal so ein bisschen getrübt, ne, in deinen Erinnerungen. Schon, aber ich sag mal so, es war ja erst am Ende. Ja klar, also den Orgasmus hattest du schon? Ja. Den hattest du schon. Und war das denn für das Mädchen auch das erste Mal? Für das Mädchen war es auch das erste Mal. Und wie hat sie das so erlebt? Habt ihr darüber geredet? Ja, sicher haben wir darüber geredet, aber wie gesagt, also wir hatten beide ziemlich Angst auch. Mhm. Und hast du mit deinen Eltern noch drüber gesprochen? Mit meinen Eltern habe ich auch drüber gesprochen. Mhm. Also die sagen auch, Tipp, geht zum Fachmann oder in den, ja, Fachgeschäft. Ja, gesagt. Ja. Also das nächste Mal, es soll ja hoffentlich dann auch ein zweites Mal geben. Ja. Ne, ja, mit euch beiden? Schon. Ja. Also aus Schaden wird nur klug, ne? Jetzt schön einkaufen. Schön einkaufen, ne? Und ja, dann hab ich schon. Hast du schon? Ja. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim zweiten Mal, damit das beim zweiten Mal dann richtig gut funktioniert. Ja, hoffe ich auch. Ja, Daniel. Jo. Viel Spaß. Jürgen, noch? Ja. Kann ich noch Autogramme von euch haben? Ja, das kannst du. Ich kann ja, Mann, jetzt bringst du mich aber gerade auf ein Stichwort. Ich habe am Freitag großartig angekündigt, ich sage hier unsere Adresse, Stichwort Autogramme, und auch die Adresse des Domian Fanclubs. Also du kriegst dein Autogramm. Sage ich schon mal Tschüss zu dir, Daniel. Ja. Ne? Alles Gute. Danke. Und Tschüss. Und euch anderen sage ich jetzt erstmal die Adresse hier von uns. Also wenn ihr Autogramme haben wollt oder irgendwie uns schreiben wollt, dann schreibt einfach an den WDR, Westdeutscher Rundfunk, 1 Live Domian, super einfach zu merken, WDR, 1 Live Domian, Postfach in 50600 Köln. Das ist die eine Adresse. Die andere Adresse, die Domian Fanclub Adresse, die sage ich jetzt aber wirklich Ehrenwort gleich nach der kurzen Pause, weil ihr da ein bisschen mitschreiben müsst und da gibt es mehrere Zahlen. Wer kommt jetzt dran? Michael 25. Hallo? Ja. Hallo Domian. Hallo. Ja, mein Thema sind Frauen in Gefängnissen. Frauen in Gefängnissen? Ja, genau. Hast du eine Frau im Gefängnis? Nein, aber ich hatte schon des Öfteren probiert, mal Kontakt zu kriegen, mhm, mit Gefangenen dort, und es hat nie geklappt. Warum möchtest du Kontakt mit Frauen im Gefängnis haben? Naja, sie ist eben so, also ich habe auch mehrere Brieffreundschaften, und wie es halt auch normal ist, also ich hab lieber Kontakt mit Frauen und kann mich mit denen auch besser unterhalten. Also du hast oder schon Brieffreundschaften mit Frauen im Gefängnis? Nein, ich möchte gerne eine haben. Ja. Ich meine, ich habe so normale Brieffreundschaften auch laufen, mhm, mit mehreren Frauen, mhm, und ich möchte einfach aus dem Grunde, viel zu wenig darüber berichtet. Worüber? Also über Frauen in Gefängnissen. Mhm. Also es wird immer über den Strafvollzug bei Männern berichtet, mhm, aber fast nie über Frauen. Gut, das ist eine Sache, die kann man kritisieren. Das erklärt mir aber noch nicht, warum du gerne mit Frauen im Gefängnis Kontakt haben willst. Finde ich in Ordnung, aber ich will es trotzdem nachvollziehen. Einfach, weil die ja auch Kontakt brauchen. Das ist einmal, ein netter... Einmal in einer Regionalzeitschrift war einmal eine Anzeige drin, Gefangene brauchen Kontakt auch nach außen. Das, mhm, war von der Humanistischen Union, mhm, in Berlin, mhm, und an die hatte ich mich mal gewandt. Und jetzt sagten die, das geht aber nur bei Männern. Mhm. Und, ist das meine Frage? Michael, die ist immer noch nicht beantwortet. Das ist ein netter Zug von dir, dass die Mädels im Gefängnis natürlich auch Kontakt haben sollen. Ich verstehe aber nicht, warum du es unbedingt machen willst. Weil es mich interessiert. Warum interessiert es dich? Ich möchte gerne wissen, ja, ich meine, man hört ja immer viel über den Alltag, wie es da sein soll, wie es da ist, aber ich möchte mich halt mit jemandem darüber unterhalten. Also du möchtest quasi Informationen aus erster Hand haben, wie Frauen im Gefängnis leben. Genau. Mhm. Und ich schreibe halt gern und ich lerne gern neue Leute kennen. So, jetzt ist es dir bisher nicht gelungen, an eine Frau im Gefängnis ranzukommen. Gibt es denn nicht, man liest ja immer, ich lese in allen möglichen Kleinanzeigen oft Annoncen, so kleine Anzeigen von Knackis, die Brieffreundschaften suchen. Stimmt, ich habe da noch nie eine Frau gelesen. Ich habe mich eben auch schon mal direkt an eine JVA gewandt, mhm, oder eher schon an mehrere, und da wird immer nur abgewiegelt. Mhm. Also wir können das nicht, wir machen das nicht, aber eben auch keine konkrete Antwort, warum nicht. Ja. Also ich finde es schade. Ja. Es ist aber keine Methode deinerseits, irgendwie Frauen anzubaggern. Nein. Das weißt du von mir. Nein. Also das weiß ich also absolut. Mhm. Absolut von mir. Mhm. Nee. Jetzt überlege ich gerade, wie man dir helfen kann. Ja. Weiß also ich auch nicht. Ich habe schon alles ausgeschöpft. Also. Wie gesagt, also ich wollt einfach nur mal meine Enttäuschung auch, mhm, gegenüber dieser Humanistischen Union loswerden, dass wir das eben nur bei Männern machen. Mhm. Und es geht mir jetzt hier auch ums Prinzip. Warum, okay, sollen Frauen nicht das gleiche Recht haben? Problem ist geklärt. Es gibt so viele Frauen, die auch in den Knästen, mhm, sitzen, und wahrscheinlich sehr, sehr viele, die uns auch nachts hier zuhören. Ich weiß es von sehr vielen Männern, die in den Gefängnissen uns hören oder auch sehen. Mal abwarten. Vielleicht kriegen wir während der Sendung noch eine Reaktion, wie man da irgendwie an Adressen kommen kann. Oder vielleicht schreibt uns die eine oder andere Frau ja auch, und dann können wir das nicht weiterreichen. Das wäre schön. Okay? Okay. Michael, in diesem Sinne. Ciao. Alles klar, tschüss. Jetzt ist die Angelika dran, dann bist du 21. 25. Oh. Ist aber nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Nein. Angelika. Ja. Dein Thema. Ich habe bis jetzt immer in einer glücklichen Partnerschaft gelebt, auch mit Männern, also nur mit Männern. Und ich habe so ein... Oh, das ist eine... Warte, ich muss mal in die Regie fragen, ob die Leitung okay ist. Mhm. Sehr schlecht. Angelika, dann mache ich folgenden Vorschlag. Wir wählen dich nochmal neu an. Ja. Da haben wir alle was von und wir wollen dich auch richtig verstehen. Ja, gut. Ne? Also leg mal auf, du wirst neu angewählt. Okay. Okay, ciao. Nicole, 24. Hallo, Nicole. Hallo. Ja, dich höre ich glasklar. Okay. Hi. Hallo. Dein Thema. Ja, ich schneide an mir rum. Bitte? Ja, ich schnipsel an mir rum. Du schnipselst an dir rum? Ja. Sag das mal ein bisschen genauer. Ja, also ich schneide meine Arme, mein Knie rum, in meinem Gesicht. Mit was? Meistens eine Glasscherbe und ganz selten mit einer Rasierklinge. Also du schneidest dir quasi die Haut auf? Ja, mir hat es ein bisschen tief, ja. So, dass es auch richtig blutet? Mhm. Wie oft machst du das? Manchmal ein paar Mal am Tag. Ein paar Mal am Tag? Ja. Aber dann musst du doch schon völlig verletzt sein. Ja, bin ich auch. Wie sehen, beschreib mal deine beiden Arme. Mhm. Ja, die Namen sind sehr deutlich zu sehen. Hast du es heute auch gemacht schon? Noch nicht, nein. Was heißt noch nicht? Kann das sein, dass das noch passiert? Ich glaube schon. Und wann machst du das immer? Meistens nachts oder morgens. Und wie fühlst du dich dann vorher, bevor du das machst? Also was führt dich dann dazu? Wie geht's dir da in dir? Ja, ich habe viele Ängste vorher und ja, mir gehen so viele Gedanken durch den Kopf. Wie viele Jahre geht das jetzt schon so? Ja, seitdem ich 8 bin. Seitdem du 8 bist? Mhm. Und deine Eltern, die haben das dann mitbekommen? Nein, nicht so sehr, weil ich war 12 Jahre im Heim. Deswegen haben die es nicht so mitbekommen. Und im Heim, die haben das auch nicht mitbekommen, die Betreuer? Nee, denen war das egal. Denen war das egal? Mhm. Wie kam das, dass du ins Heim musstest? Ja, mein Vater, der ist eingesperrt worden für 2,5 Jahre. Mhm. Und meine Mutter hat sich nicht so um uns gekümmert. Dann kam einer vom Jugendamt. Mhm. Und haben wir einen Vormund bekommen. Ja. Und ja, da mussten wir ins Heim. Du hast Geschwister noch? Ja. Mhm. Jetzt bist du 24, habe ich gesagt, ne? Mhm. Lebst du alleine? Ja, seit 4 Monaten. In einer eigenen Wohnung? Ja, eine kleine Wohnung. Ja. Und hast du einen Beruf? Mhm. Hast du nichts gelernt? Nee, gar nicht. Und wie hast du bisher gelebt? Oder von was hast du bisher gelebt? Ja, ich bekomme noch Sozialhilfe, weil sie sagen auf dem Gesundheitsamt, dass ich noch nicht arbeitsfähig bin. Mhm. Ich habe auch Epilepsie und es kommt alles so zusammen. Also die Behörden wissen um dein Problem? Nee, ich rede nicht darüber. Aber die sagten gerade, du sagst gerade, die wissen, dass du noch nicht arbeitsfähig bist. Also müssen die doch oder bezieht sich das auf die Epilepsie? Ja, hauptsächlich. Mhm. Wie kommt es denn, dass du nichts gelernt hast? Ja, ich hatte was gelernt, aber dann kam ich nicht zu. Entschuldigung, da kam ich in die Psychiatrie und wie alt warst du da? Das erste Mal war ich 17. Und warum bist du da in die Psychiatrie gekommen? Weil ich Selbstmordversuch gemacht habe. Mhm. Ich sag jetzt mal, ich vermute das, dass dieser Aufenthalt nicht viel genutzt hat, ne? Nee, ich bin öfters abgehauen. Mhm. Weil ich habe versucht, über manches zu reden, aber die haben mich nicht verstanden oder haben mich gezwungen zu reden, wo ich nicht wollte. Du hast gerade gesagt, seit einiger Zeit lebst du jetzt alleine. Wie hast du denn vorher gelebt? Na, vorher bin ich überall weggelaufen, war in 13 verschiedenen Ländern. Ach, so auf der Straße quasi? Ja, mehr oder weniger. Mhm. Na, weil ich nicht so recht wusste, wo ich hingehöre. Und wie ergab sich das jetzt, dass du da eine kleine Wohnung bekommen hast? Wer hat das so arrangiert und organisiert? Ich habe jetzt seit dem 1. Juli einen Betreuer. Mhm. Ist der okay? Ja. Ja? Mhm. Der war vorher auf dem Sozialamt. Das war mein Sachbearbeiter und jetzt betreut er mich. Ich gehe jetzt nochmal ganz auf den Anfang des Gesprächs zurück. Da hast du gesagt, dass du, wenn du selbst an dir rumschnibbelst, wenn du deine Arme blutig schneidest oder was auch immer, dass du dann so Angst hast, dass Ängste da sind. Vor was hast du Angst? Die Erinnerung von früher. Welche Erinnerungen sind das? Ja, von meinem Vater. Der war nicht so gut. Was hat er mit dir gemacht? Ja, der hat mich vergewaltigt. Oft? Mhm. Kannst du dich erinnern, wie alt du warst, als es zum ersten Mal passiert ist? Das erste Mal war ich noch ja, ein bisschen älter als ein Baby. Du musst sehr klein gewesen sein, weil du ja schon mit 8 Jahren dachtest, du weggekommen bist, ne, von zu Hause. Mhm. Ja, 2 oder so. So klein? 2 Jahre. Mhm. Da hat man ja gar nicht so richtig Erinnerungen. Aber den Schluss, große Erinnerung. Bitte? Den Schluss kann ich mich ganz genau noch dran erinnern. Und ist das immer dann sehr oft vorgekommen? Ja, fast jeden Tag. Und deine Mutter hat das nicht mitbekommen? Doch, sie hat das mitbekommen. weil wir lagen ja halt neben ihr. Wie ihr lagt neben ihr? Du mit deinem Vater, dein Vater lag in einem Bett und die Mutter daneben? Ja, genau. Und dann hat dein Vater sich sexuell an dir vergangen und deine Mutter lag daneben im Ehebett? Ja, die hat so getan, als wenn ich schlafen würde. Dann war es für dich ein regelrechtes Glück, dass du in ein Heim gekommen bist, um von ihm wegzukommen. Ja, kurz vorher haben sie meinen Vater abgeführt. Ist er deshalb verhaftet worden? Mhm. Das ist dann rausgekommen. Wie ist das rausgekommen? Und ich war dann hinterher bei meiner Oma gewesen, mein Wochenende. Und sie hat Veränderungen an mir festgestellt. Und hat mich darauf angesprochen. Und da hast du es erzählt. Mhm. Weißt du, wie lange er Gefängnis bekommen hat? Ja, 2,5 Jahre. Mehr nicht? Nein, er sollte 6 Jahre kriegen, aber manche Leute, die haben dafür gesorgt, dass er nur 2,5 Jahre bekommt. Hast du heute Kontakt noch zu dem? Nein. Hast du sogar heute noch Angst vor ihm? Ja, weil er hat gesagt, wenn er mich sieht, dann bringt er mich um. Weil es ja, wo ich 18 war, nochmal passiert. Das hat er dann nochmal gemacht? Ja, aber das glaubt mir keiner. Die sagen alle, ich würde mich rächen bei dem. Ja, das stimmt nicht. Weiß er, wo du wohnst? Ich glaube nicht. Aber da ist schon die Angst irgendwie, dass er mal vor der Tür steht. Mhm. Das läuft doch alles unter Datenschutz, wo ich wohne. Mhm. Wohnst du denn? Nee, das will ich gar nicht weiter fragen. Dein Betreuer, weiß der über diese ganzen Hintergrundgeschichten? Nee, von mir nicht, aber ich glaube, Entschuldigung, ich glaube von meiner Mutter. Du hast aber keine psychologische Betreuung im Moment, ne? Mhm. Hast du überhaupt jemanden, dem du, also so intim das auch erzählst, wie du es mir jetzt erzählt hast? Mhm. Nein, du bist jetzt der Erste, wo ich jetzt so offen reden kann. Was hat dich bewogen, Nicole jetzt hier anzurufen, um mir das zu erzählen? Erstens, siehst du mich nicht. Das ist am Telefon und nachher habe ich auch wieder Angst gehabt. Und dann habe ich in der Dokumente gehabt, dich anzurufen. Mhm. Aber ich habe schon mal angerufen und das kurz gesagt, aber viel. Nicole, ich finde es ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz wichtig für dich, dass du einen guten Psychotherapeuten bekommst. Einen guten Psychologen. Aber ich kenne keinen. Da werden wir dir jetzt gleich, soweit das in unserer Macht steht, vielleicht ein bisschen helfen können. Ich glaube, du hast so viel Schlimmes erlebt. Und allein das, was du mir jetzt erzählt hast in dem Gespräch, klingt wirklich schon so traurig und so dramatisch, dass du ohne einen Fachmann oder eine Fachfrau an deiner Seite da nicht alleine rauskommst. Und ich möchte dich nur dazu ermutigen, wenn es gelingt, jemanden zu finden, dass du dann auch so die Bereitschaft hast, vielleicht dich dieser Person so zu öffnen, wie du es jetzt mir auch gegenüber geöffnet hast. Weil ich glaube, dass man das nur dann zu zweit schaffen kann, auch aus dieser schlimmen Vergangenheit herauszukommen. Weil du bist 24 Jahre alt und du möchtest ja auch noch eine schöne Zukunft vor dir haben. Du hast doch bestimmt einen Traum. Von was träumst du, was du gerne machen möchtest? Richtig arbeiten gehen und eine richtige Familie haben. Mhm. Vielleicht auch noch einen Beruf lernen? Mhm. Was wäre dein Traumberuf? Den kann ich nicht ausüben. Wie? Den kann ich nicht ausüben. Ich wäre Rettungsassistentin. Wegen der Epilepsie oder was? Ja, genau. Aber es gibt sicher noch einen anderen Beruf, der dich interessiert und der vielleicht möglich wäre für dich. Mhm. Was denn? Altenpflegerin. Zum Beispiel. Siehst du, da sind doch schon mal ganz konkrete Sachen. Da ist vielleicht ein Beruf, der dich interessiert und eine Familie, in der alles viel schöner mal zugehen soll, als das, was du erlebt hast. Und dafür lohnt es sich doch auch zu kämpfen und auch was zu unternehmen. Und der erste ganz große wichtige Schritt wäre hin zu einem Psychologen, um gemeinsam halt diese Zukunft zu schaffen und zu ermöglichen. Psychiater oder so? Psychiater nicht. Nein, die geben so viele Medikamente. Genau, du sollst nicht das wieder erleben, was du in der Psychiatrie erlebt hast. Du sollst einen ordentlichen Gesprächspartner finden, dem du vertraust und der dir vertraut und dass ihr gemeinsam erstmal redet und dass du dich austauschen kannst. Pass mal auf, Nicole. Du legst jetzt mal auf. Heute arbeitet bei mir im Hintergrund die Petra. Das ist unsere Psychologin. Eine sehr, sehr nette Frau, zu der du wirklich Vertrauen haben kannst. Und ihr beide könnt mal zusammen beraten, wie du das organisierst und veranstaltest, dass du an einen guten Psychologen kommst. Einfach nur so, wie man das organisiert. Wollen wir das mal so machen? Mhm. Gut, Nicole, dann drücke ich dir von Herzen die Daumen und wünsche dir alles Gute. Mhm. Und du legst jetzt auf und dann ruft die Petra dich gleich an. Mhm. Okay? Kann ich noch was sagen? Ja. Ich finde deine Sendung echt gut. Vielen Dank. Mhm. Tschüss, Nicole. Ja, tschüss. Jetzt haben wir 1.36 Uhr und wir machen eine kleine Pause. Freunde, eine Minute ist schon wieder rum. Hier ist 1 Live Domian, Talkradio aus Köln vom WDR, von 1 Live, von Radio 1 Live. Jetzt kommt, wie angekündigt, die Adresse für den Domian Fanclub. Also wer da mitmachen will, wer da Informationen haben will, der möge bitte schreiben an Domian Fanclub, CO, Vanessa Holz, Vanessa mit 2 S, Vanessa Holz. Postfach 4205, Postfach 4205, in 59038 Hamm. Also Domian Fanclub, CO Vanessa Holz, Postfach 4205, in 59038 Hamm. Und bitte, damit die Vanessa nicht so viel Geld ausgeben muss, einen adressierten und frankierten Rückumschlag beilegen. Nochmal unsere Telefonnummer, wenn ihr heute Abend noch, heute Nacht noch anrufen wollt. 0130 29 11, offene Talkradiosendung. Und die Faxnummer ist 0130 11 51 22. Und jetzt versuchen wir es nochmal mit einer hoffentlich besseren Leitung zu Angelika. Hallo Angelika. Ja, hallo. Ja, jetzt ist das schön. Ja, gut. Was war das jetzt? 23, ne? Nee. 25. Ja, 25. Wir kriegen das noch hin. Mhm. Also... Ja. Ja, also ich habe bis jetzt Beziehungen gehabt zu Männern. Mhm. Ganz normal, die waren noch glücklich, da ist auch nichts unbedingt schief gelaufen, mhm, oder so. Nur jetzt ist das so ungefähr, ja, seit 2 Monaten fing das an. Also ich habe in einer neuen Arztpraxis angefangen, mhm, und ich habe mich absolut verschossen. Aber diesmal halt... ist das. Lass mich raten. Ja. In die Ärzte. Mhm. Ja, wirklich? Ja. Du bist Arzthelferin oder bist du auch Ärztin? Nee, Arzthelferin. Du bist Arzthelferin. Ja. Und das ist mir noch nie passiert. Ich weiß aber auch nicht unbedingt, wie ich jetzt damit umgehen soll. Und du hast noch nie ein erotisches Gefühl für eine Frau gehabt? Nee. Nie, du bist eine ganz normale, heterosexuelle Frau bisher gewesen. Ja, also... Hast deine Männergeschichten gehabt und fandst das auch geil mit denen im Bett und, ja, und so war es halt. Ja. Gute Freundinnen, aber weiter dann auch nicht. Genau, ne? Genau. Mal in den Arm nehmen, aber das reicht dann auch. Ja, eben. Ich habe auch nie irgendwie mehr verlangt oder mehr gewollt. Also jetzt kommt diese Ärztin. Nee, das ist eine Kollegin von mir. Also ich bin Zahnarzthelferin, das ist eine Kollegin von mir. Achso, das ist keine Ärztin? Nee. Eine Kollegin, ah ja, hatte ich gerade dann falsch verstanden. Okay, jetzt bist du also auf diese Kollegin da gestoßen. Ja. Was ist da direkt in dir losgebrochen, abgegangen? Zuerst habe ich, habe auch erst gedacht, nee, das ist nicht, das ist Sympathie. Das muss Sympathie sein, das ist alles. Also das allererste war, dass du sie hübsch fandst, vermute ich mal. Ja, also hübsch als erstes, dass also ihre Augen sind mir zuvor gefordert und so in meine Augen gesprungen sozusagen. Mhm. Und auch wie sie sich bewegt und wie sie spricht und überhaupt, wie sie alles angeht und ihre Art, alles. Hört sich nach Verliebtheit an. Ja, das ist so schlimm. Ihre Art und überhaupt alles, sagen die Leute dann ja immer, ne? Wenn die dich verlieben. Also ich, Entschuldigung. So, jetzt wollen wir mal zur Sache gehen. Ja. Stichwort sexuelle Fantasien. Stellst du dir beim Onanieren sie vor? Ja. Also ich habe erstmal so das Bedürfnis, sie zu berühren, generell. Mhm. Und jetzt aber auch halt zärtlich und auch halt überall, was ich sonst nicht hatte. Und ich habe auch nicht irgendwie ein Ekelgefühl davor, wenn ich mir das vorstelle. Also bei anderen Frauen ist das immer noch. Mhm. Ich kann jetzt nicht sagen, jede Frau. Du sollst ja nicht mit jeder Frau ins Bett gehen. So weit wollen wir es ja nicht treiben. Also eine reicht ja erstmal. Mhm. Aber es sind auf jeden Fall erotische Gefühle da und erotische Fantasien, was ja schon für jemand, der das bisher nicht erlebt hat, schon eine kleine Revolution ist. Ja. Ne? Mhm. Also ich hatte dann noch Schwierigkeiten mit meinem Freund, ist jetzt Schluss. Mhm. Das, also es ging nicht mehr. Ist das deshalb zu Ende gegangen? Mhm. Oh. Weil wenn ich mit ihm geschlafen habe, ich habe bei mir selber gemerkt, ich habe an sie gedacht, obwohl ich mit ihm geschlafen habe. Wie ist denn jetzt im Moment das Verhältnis zu dieser Frau? Wie, trefft ihr euch ja privat? Nee, die weiß ja von gar nichts. Nee, ist mir klar, aber dennoch könntet ihr euch ja mal privat treffen. Ja, bloß ich traue mich, wie gesagt, jetzt halt nicht zu ihr hinzugehen und mit ihr freundschaftlich was zu beginnen und dann durch die Hintertür zu schleichen und zu sagen, du, ich liebe dich. Mhm. Weil das ist so links, finde ich. Gut, aber man muss ja, wenn man, deine Sehnsucht ist ja, du möchtest einen Kontakt haben zu ihr. Mhm. Also musst du mit dem Kontaktieren auch beginnen. Ja. Und wenn man Kollegen, unter Kollegen kann man doch mal sagen, hast du nicht Lust, heute Abend mal mit dem Essen zu gehen, Pizza oder wir gehen ins Kino oder... Ja, ja. Ich denke aber, dass du das freundschaftlich auffassen wird, ganz normal halt, ne? Gut, aber man kann, der allererste Versuch ist ja nötig. Mhm. Weißt du was über ihr Umfeld? Hat sie einen Freund? Weiß ich gar nichts drüber. Also privat haben wir ja mit nichts zu tun, miteinander zu tun gehabt. Ist sie denn mit dir, geht sie mit dir auch sehr freundlich um? Ja, finde ich schon. Also ich meine, ich freue mich über jede Geste. Also ich kann das schon nicht mehr auseinanderhalten. Nee, das muss auch nicht, also selbst wenn sie sehr freundlich mit dir umginge, muss das noch nicht bedeuten, dass sie auch in dich verliebt ist. Ne? Sie kann dich ja einfach auch nur nett finden. Das will ich mir nicht vorstellen. Also, man darf nicht im eigenen Saft braten. Ist so meine Devise immer bei solchen Sachen. Ich habe bloß auch Angst, dass sie dann, also wenn es dann rauskommen soll, sie ist ja jetzt noch nett und freundlich, nur dass da vielleicht dumm drüber geschwatzt wird, wenn ich dann halt einen Versuch gestartet habe. Dass dann halt, Also, Angelika, ich finde überhaupt nichts Verwerfliches daran und auch ich finde auch nicht, dass du dein schlechtes Gewissen haben müsstest, wenn du erstmal jetzt Kontakt zu ihr suchst. Von mir aus auch auf einer freundschaftlichen Ebene, wenn du auch andere Interessen hast. Wenn du jetzt mal näher an sie rangehst, hast du ja eine viel größere Chance zu testen, was bei ihr los ist. Vielleicht. Ich meine, ich würde es dir wünschen. Ich habe dann aber auch Angst, sie dann ganz zu verlieren. Also ich habe bis jetzt immer auch noch, weiß ich nicht, meinen Mund gehalten, weil ich mir gedacht habe, dann habe ich sie wenigstens so bei mir. Ja, aber ja gut, aber dieses verlierst du ja nicht. Nehmen wir mal an, du gehst jetzt mal ab und zu mit ihr aus und tastest dich so ein bisschen heran, ohne mit der Tür ins Haus zu fallen und ohne deine wirklichen tiefsten Gefühle da preiszugeben. Und dir ist dann nach einer gewissen Zeit klar, nein, diese Frau ist absolut heterosexuell und da läuft diesbezüglich nichts. Ja. Dann kannst du ja und kannst dein Gesicht dabei wahren, dich wieder zurückziehen und hast sie immer noch in deiner Umgebung. Mhm. Also ich finde schon, du sollst mal ein bisschen nah rangehen, nicht gleich alles auf den Tisch legen, das muss ja nicht sein. Tasten, abtasten, mal versuchen. Ich weiß ja auch nur gar nicht, wie das dann... Ich meine, ich würde einfach nur halt zärtlich zu ihr sein wollen und jetzt nicht überrennen oder irgendwas. Na klar. Also auf keinen Fall kann es so weitergehen wie bisher, dass du einfach nur da sitzt. Ich habe schon Gedichte für sie. Ja, mein Gott, aber es ist ja auch ein heftiges Gefühl, wenn dein Freund, wenn die Verbindung zu deinem Freund dadurch kaputt gegangen ist. Wie lange wart ihr zusammen? Ich war mit dem 3 Jahre zusammen. Ja, aber hallo, da hat es aber richtig eingeschlagen. Da musst du jetzt was unternehmen. Allein schon für dein eigenes Gefühl, damit du ein gutes Gefühl hast, auch gehandelt zu haben. Handeln ist immer wichtig. Mhm. Nicht abwarten. Vielleicht sollte ich dir das Gedicht mal geben. Ja gut, dann bist du aber gleich mit der Tür ins Haus gefahren. Ja, das stimmt schon wieder. Geh mit ihr essen, geh mit ihr ins Theater oder ins Kino. Mhm. Oder mal Samstag irgendwie in die Disco und redet über Männer, da kannst du ja schon ein bisschen abtasten, wie sie so drauf sind. So. Mhm. Annähern und dann weiter gucken. Das ist nicht link, ja? Finde ich nicht, finde ich völlig in Ordnung. Mhm. Das finde ich link. Na gut. Mensch, viel Glück, Angelika. Meldest du dich bei mir nochmal? Ja, klar. Das würde mich wirklich interessieren, wie das weitergegangen ist. Okay. Angelika 25 merke ich mir dann auch. Alles klar. Tschüss. Danke, ne? Tschüss. Ciao. Jana, 23 Jahre. Ja, hallo. Ja. Jana. Ja, schwer anzufangen. Also ich rufe an, weil ich habe jetzt eine 6-monatige Beziehung hinter mir. Mhm. Und die ist eigentlich auch sehr gut gelaufen. Und ist eigentlich innerhalb einer Stunde total kaputt gegangen. Also. Innerhalb einer Stunde? Warum? Naja, also ich, das kann man jetzt so schlecht so kurz erklären. Also meine Freundin und ich, wir hatten eine Woche vorher schon so ein bisschen Vertrauensprobleme, weil er so in seiner Kindheit ein bisschen geprägt wurde durch die Sache mit seinen Eltern. Die haben sich scheiden lassen damals. Das ist ganz, also ziemlich gemein abgegangen, die Sache. Also da gab es schon gewisse Probleme zwischen euch beiden, aber dann kam es zu einer Zusammenkunft, einem Zusammentreffen. Und da ist irgendwas Entscheidendes passiert. Ja, deswegen, wir waren zusammen in Hamburg bei seiner Mutter und haben sie besucht. Mhm. Und waren beide nicht so besonders gut drauf, weil wir eben diese Vertrauensprobleme so ein bisschen hatten, weil er der Meinung war, er kann mir nicht hundertprozentig vertrauen. Mhm. Wir haben auch viel drüber gesprochen. Und nach diesem Wochenende war ich eben der Meinung, ich müsste bei seiner Mutter nochmal anrufen, mich dafür entschuldigen, dass wir eben nicht besonders viel geredet haben, nicht gegessen, weil die haben sich wahnsinnig viel Mühe gegeben und das Wochenende war einfach klasse. So. Also, sonst, und ich hatte dann da angerufen und hatte ihm dann schöne Grüße von dem Lebensgefährten von seiner Mutter bestellt und er fragte mich dann mal, warum hast du da angerufen? Mhm. Dann sage ich, na, weil ich das Bedürfnis hatte, denen das nochmal selbst zu sagen, dass mir es eben trotzdem gefallen hat und dass sie sich keinen Kopf machen sollen. Mhm. Und dann habe ich ihn gefragt, was er denn denkt und dann meinte er zu mir, vielleicht finde ich den Lebensgefährten von seiner Mutter in gewisser Art und Weise ganz nett. Du? Ja, der ist allerdings 48. Also er unterstellte, er war eifersüchtig? Ja, das war so das erste Ding, wo ich mich eigentlich ziemlich erschrocken habe, weil... Nur weil du nochmal angerufen hast und sag und da noch ein paar nette Worte sagen wolltest. Ja. So, da, ja. Dadurch eskalierte jetzt der Streit zwischen euch beiden? Nee, dann war noch ein paar Tage Ruhe. Und dann hatte ich ihm einen Brief geschrieben und hatte mir meine Gefühle so ein bisschen offenbart, was so in mir vorgeht seit dieser Beziehung. Und weil ich eben so ein bisschen Schwierigkeiten habe, Beziehungen aufzubauen. Mhm. Ich hatte vorher eine 7-jährige Beziehung, die ist eigentlich... so ganz gut gelaufen. Mhm. Aber da habe ich auch viele Fehler gemacht. Und so nach diesem Brief kam er zu mir nach Hause und setzte sich zu mir und hat mich gefragt, ob ich meine, dass es Menschen gibt, die sich ihr Leben lang verstellen können. Mhm. So, und dann habe ich ganz ehrlich geantwortet und meinte, ja, denke ich schon. Und irgendwie habe ich dann auch das Gefühl gehabt, dass er mich damit meinte. So war es dann wohl auch. Ja, so war es dann auch. Also er hat es mir einfach später bestätigt. Und in der Nacht, ich war irgendwo so ein bisschen angegriffen. Ich habe mich angegriffen gefühlt. Bin aufgestanden, rausgegangen, habe einen sehr guten Freund von mir abgeholt und habe mit ihm sogar gesprochen. Und das war es dann zwischen dir und deinem Freund? Eine Stunde später kam ich nach Hause und dann waren die Sachen alle weg. Also er hat das war auch krass. Genau das gemacht, womit also wo, er wusste, womit er mir wehtun kann. Mhm. Das dann, wie lange ist das her jetzt? Also, dass er weggegangen ist, ist 6 Wochen her jetzt. Und habt ihr in diesen 6 Wochen Kontakt miteinander gehabt? Ja, das war 2 Wochen ziemlich heftig. Da ging das dann, er wollte unbedingt mit mir reden und war total verzweifelt. Und sagte, fing dann eben an, so, er ist der Meinung, ich bin fremdgegangen, überall wo ich war. Ich hätte mit meinem. Also, ihr seid in Kontakt, auch bis heute? Nee, jetzt nicht mehr, seit 3 Wochen. Und möchtest du ihn zurückhaben? Mhm. Das ist aber schwierig. Ja, das ist sehr schwierig. Das ist sehr schwierig. Ich kann mir nur vorstellen, Jana, in der Kürze, das hast du denn den Eindruck, das ist ja auch, das ist auch immer sehr wichtig, dass da ist zwar ganz viel Störung zwischen euch, aber dass er im Grunde genommen dich noch lieb hat? Ja, irgendwo schon. Mhm. Dann denke ich immer in solchen Fällen, dass man wirklich bis zum Geht nicht mehr es versuchen sollte. Indem man vorsichtig sich erklärt, indem man Briefe schreibt, indem man versucht, den Streitereien, es gibt ja so richtige Rituale von Streitereien, wenn man ineinander verhakt so ist, dass man denen aus dem Weg geht. Das Problem ist, das habe ich alles getan, weil er hat mich beleidigt, das geht nicht mehr. Ich musste ihm eine Telefonrechnung geben, damit er sieht, dass ich nicht mit anderen Männern irgendwelche Kontakte hatte. Ich sollte ihm einen Briefkastenschlüssel geben, der hat mich wirklich bis aufs Messer gequält, 2 Wochen lang. Mhm. Und ich habe mir das alles gefallen lassen, nur um ihm zu zeigen, dass es eben nicht so gewesen ist. Mhm. Aber ich konnte also du meinst, dass es im Moment gar keinen Sinn hat, ihm da was klar zu machen? Ja, ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Das ist mein Problem, weil also, er Wahnvorstellungen hat. Und also 3 Wochen habt ihr jetzt keinen Kontakt miteinander gehabt? Ja, gar keinen Kontakt. Gar keinen Kontakt. Du hast deine Adresse. Ja. Ja. Dann würde ich jetzt nochmal, obwohl das wahrscheinlich auch nicht so sehr viel nutzt, aber trotzdem würde ich es versuchen, setz dich hin und schreibe wirklich einen ganz, ganz ruhigen und möglichst unaggressiven Brief auch an ihn und erkläre das Ganze nochmal. Ruf nicht an und geh auch nicht hin, sondern schreib ihm nochmal. Das ist so die sanfteste Methode, um nochmal vielleicht nochmal irgendwas zu unterstreichen. Und dann wacht mal seine Reaktion ab. Wäre jetzt meine einzige spontane Idee, was man da machen kann. Lass dir Zeit mit dem Brief schreiben, schreib ihn, lass ihn einen Tag liegen, das ist immer gut, und dann lies nochmal drüber, ob das alles auch so in Ordnung ist. Nicht im ersten Affekt schreiben und raus damit, sondern mal eine Nacht liegen lassen, den Brief. Hm. Versuch das mal so, Jana. Ja. Alles Gute. Okay, alles tschüss. Klar. Danke, tschüss. Markus, 40. Hallo, grüß dich, Domian, guten Morgen. Guten Morgen. Tja, ich habe mich unsterblich verliebt. Du hast dich unsterblich verliebt. Ja. Darf ich gratulieren? In einen Benediktinermönch. In einen Benediktinermönch? Ja. Wie kommt das denn? Ich habe heuer eine ganz andere Art von Urlaub gemacht. Kloster auf Zeit. Ja, interessant. Und... Wo? Bitte? Wo? Oh, das möchte ich jetzt nicht sagen. Ach so. Viele Bekannte hören es. Klar, ja, okay. Mhm. Und... ich habe ihn da kennengelernt und ich war hin und weg. Du hast in dem Urlaub einen meditativen Urlaub erlebt, sagen wir es mal so, ne? Ja, also ich habe im Konvent mitgelebt. Ja, und dann hast du diesen... Aber nicht mit dem Gedanken, dass ich vielleicht selber ins Kloster gehen wollte, sondern ich wollte einfach mal, ich wollte einfach abschalten, ich wollte Ruhe haben. Aber bei dir ist es nicht so wie bei der Angelika vorhin, dass du in deinem Leben noch nie einen Mann geliebt hast? Nein. Nein, also, du bist also schwul. Ja. Ja. Und aber so hat es mich noch nie erwischt. Also Kaffee, Zigaretten, ist also der Konsum ist ums Doppelte angestiegen, Konzentration am Arbeitsplatz lässt nach, meine Gedanken kreisen nur noch um ihn. Wie hast du denn zum ersten Mal, während du da warst, bemerkt, oh, hier passiert was in mir, was diesen Mann angeht? Ja, er hat sich vorgestellt und hat mich also begrüßt und hat gesagt, dass also er meine Bezugsperson ist. Mhm. Und hat mir dann erklärt, wie das so alles abläuft, also den Tagesablauf und wie das also die nächsten 4 Wochen sein sollte. Ja, und da fandst du ihn schon nett. Und da habe ich schon gemerkt, hoppla, ja, er hatte also so ganz zarte Hände. Er war einfach rundum genau mein Typ. Wie alt? 28. 28. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. So, dann hat er dich 4 Wochen betreut. Ja. Und es wurde immer von Tag zu Tag stärker. Ja. Und von Ruhe war gar nicht mehr die Rede, als das, was ich mir an Urlaub erwartet habe. Alle Meditation und Spiritualität war dahin, du hast nur noch an den Mann gedacht. Ja, genau. Und dann kam für mich halt die Frage, was mache ich jetzt? Ja. Reise ich ab? Vergesse ihn oder ich sag's ihm jetzt so durch die Blume. Ja. Der Mut hat mir gefehlt, also ihm direkt zu sagen, ich bin schwul, ich habe mich in dich verliebt. Das traute ich mir nicht. Ja. Hast du denn Andeutungen gemacht? Oh ja, sehr viele. Hat er es kapiert? Ja. Wie hat er darauf reagiert? Eine Situation ist mir also ganz stark in Erinnerung. Also wir waren baden und dann sage ich, mein Gott, so ein hübscher Körper und den versteckst du unter der Soutane, ja? Und dann hat er gelacht und hat gesagt, ich war ja nicht immer im Kloster. Aha. Und einmal habe ich so gesagt, mein Gott, dass jetzt die hübschen Männer immer Mönche werden müssen. Aha. So. Also das ist schon heißer Flacht, ne? Ja, also von meiner Seite aus schon. Also er hat das schon kapiert, ja, vermutlich. Also, ja, mit Sicherheit. Glaubst du denn, dass er auch schwul ist? Ich hoffe es. Ich weiß es nicht, aber was mir halt aufgefallen ist, ich habe ihn ja dann wahnsinnig viel gefragt. Mir war das manchmal schon peinlich, ja. Er kommt aus einer sehr guten Familie, hat Designerklamotten getragen, obwohl bei den Regeln der Benediktiner wurde jeden Tag, wird da vorgelesen und wird halt erzählt, was da so Sache ist. Und da stand unter anderem auch, dass wir also keinen Wert auf Schmuck und Kleidung legen dürfen, also zwei Paar Hosen, zwei Paar Schuhe, zwei Paar Socken, so in der Richtung. Und er selber hat aber in seiner Freizeit, in seiner wenigen Freizeit, ja, hat er also Designerklamotten getragen. Sag mal, hat er sich denn endgültig schon entschieden, Mönch zu sein? Ja, nächste Woche ist die ewige Profess. Nächste Woche? Mein Gott. Ja, aber das Schlimmere kommt ja noch zur Verabschiedung. Also ich bin ihm dann ab und zu mal so aus Versehen in den Arm gefallen, ja. Also wie das mal so aus Versehen passieren kann, ja. Ne? Ja, eben, genau. Klar. Und er hat aber nie irgendwas gemacht, sich weder verbal noch sonst wie geäußert. Ja. Hast du denn den Eindruck gehabt, dass er hat das natürlich kapiert, vermute mal, was da in dir abgeht. Hast du den Eindruck gehabt, dass er das zumindest wohlwollend aufnimmt, ohne natürlich selbst aktiv darauf zu reagieren? Da habe ich mir auch Gedanken gemacht, als ich dann abgereist war, denke ich mir, verdammt nochmal, er ist ja Mönch, er durfte ja nicht handeln. Klar. Hat er vielleicht darauf gewartet, dass ich den Anfang mache, ja? Na, ich meine es anders. Hat er in irgendeiner Weise sich distanziert von Nein. dir? Nein. Daraus würde ich interpretieren, dass ihm das sogar irgendwie gefallen hat. Natürlich konnte er von sich aus nichts machen. Und es war jetzt zum Beispiel am Samstag die Situation, ja? Der Urlaub ist schon etwas länger her und wir hatten uns verabschiedet und ich wusste ja, dass wir also keine Geschenke und so annehmen dürfen und habe ihm also dann einen netten Brief geschrieben, habe mich bedankt und habe da einen Geldschein rein, ja? Und dann habe ich letzte Woche Mittwoch einen Brief gekriegt, wo er mich für den Samstag eingeladen hat. Und hat geschrieben, das Geldgeschenk hat er an der Pforte abgegeben, wenn da die Armen kommen, dass das da weitergeht. Also, das ist natürlich jetzt hochromantisch, aber auch unter Umständen hochtraurig, was sich da abspielt. Wann ist seine endgültige, wie nennt man das? Profess, die ewige Profess. Wann ist das? Nächsten Samstag. Und dazu hat er dich eingeladen? Ja, und ich war jetzt am Samstag dort und habe ihm also kein Geldgeschenk mitgebracht, sondern ein Geschenk, was er nicht weitergeben kann, weil es also sehr persönlich ist. Er hat sich riesig gefreut, aber er hat sich irgendwie ganz anders verhalten, wie ich mir das gewünscht habe, ja. Und jetzt habe ich eine schriftliche Einladung für nächsten Samstag, ja. Und ich habe jetzt was gemacht, ich kann das Gott sei Dank finanziell leisten, denn er hat mir erzählt, also Reisen, also Urlaub selber dürfen sie nur so machen, eine Woche in einem fremden Kloster und eine Woche bei der Familie. Und da geht er halt Skifahren oder macht dies oder jenes. Und du hast ihn eingeladen zu einem Urlaub. Ja, und so, wir haben nicht mehr so viel Zeit, Markus. Du bist unglaublich in diesen Mann verliebt. Ja. Würdest du sogar so sagen, wie fast noch nie in deinem 40-jährigen Leben bisher? Ja. Nun schwimmen die Fälle ja allmählich weg, ne, wenn ich an nächsten Samstag denke. Ja, ich will aber auch gar nicht, dass der jetzt wegen mir, also sein klösterliches Leben irgendwie, also ich traue mir da gar nicht dran zu denken. Wegen des Respektes seiner Entscheidung gegenüber. Ja. Ja, das ist dann natürlich wahrscheinlich die Haltung, wenn du das so siehst, zu der du dich dann auch weiter zwingen musst. Wenn du nicht jetzt irgendwie noch einen Kolossalschlag loslässt und ihm vorher noch eine großartige Liebeserklärung hast. Ja, das kriegt er jetzt am Samstag. Ich habe nämlich eine Israel-Reise gebucht, weil ich denke, also Israel, heiliges Land, also diese Reise kann er annehmen. Ich werde ihm aber sagen, dass er also mit mir im Zimmer ist. Und davor habe ich jetzt irgendwie Angst, dass er jetzt dann Nein sagt. Ja, was man verstehen könnte, ne? Also wenn du das zu seinem ganz großen Fest, das ist ja ein Fest auf ihn, wenn du ihm da quasi ein Geschenk machst und dieses verbindest mit einem letztendlich indirekten sexuellen Angebot, finde ich das krass. Ich hätte es schöner gefunden oder besser gefunden, wenn du dieses zumindest vor diesem Samstag gemacht hättest, damit er auch noch einen Spielraum hat. So ist das ja für ihn eine fast unmögliche Situation, in die er da gerät. Ja, der Termin steht ja nicht fest, der kriegt ja nur den Gutschein für die Reise. Ja gut, aber er entscheidet sich am Samstag endgültig Mönch zu sein. Ja, das soll er ja auch werden. Markus, da weiß ich nicht weiter. Da musst du in Askese leben und diesen Mann lieben, was mit Sicherheit auch eine große Liebe darstellt. Man muss ja nicht immer Sex miteinander haben. Oh, schwer. Ja. Wird nichts anderes übrig sein. Lieber Markus, viel Glück. Okay. Viel Glück. Tschüss. Danke, ciao. In der Technik, heute Nacht, Annette Bastian. Und morgen Nacht geht es, wie vorhin schon gesagt, um das Thema Sekten. Ich möchte mit Leuten sprechen, die aus einer Sekte ausgebrochen sind, die Verwandte in einer Sekte haben oder die in einer Gruppierung leben, einer Gruppierung angehören, die man Sekte nennt. Morgen 1 Uhr, Radio 1 Live, WDR Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr schon anrufen. Ich wünsche eine schöne Nacht. Bis morgen.